Das Fundament hat nur darauf gewartet, zusammenzubrechen. Man geht davon aus, wenn man Sachen an Archiv leiht, dass da nichts geschehen wird. Diese Vorstellung, dass das weg ist, ist ein furchtbarer Verlust für mich, ja. Wenn es um meine persönliche Familiengeschichte geht, dann geht es hier um eine jüdische Familie. Man hat versucht, sie zu vernichten und war jetzt nicht vorsichtig genug. Und eine andere Art Vernichtung ist wieder geschehen. Am 3. März 2009 stürzt das historische Archiv der Stadt Köln in sich zusammen. Fast der gesamte Bestand aus über 1200 Jahren Stadt-, Regional- und Kirchengeschichte rutscht in den riesigen Krater, der durch Bauarbeiten für die neue U-Bahn unmittelbar neben dem Archivgebäude entstanden war. Das Stichwort Archiv und Archivieren wurde mir erst wirklich absolut klar und bewusst, als ich und meine Familie die Familienpapiere und andere persönliche Sachen Stadt Köln geliehen haben, historisches Archiv der Stadt Köln, und als das eingestürzt ist. Arbeiten am Archiv, die Künstlerin Tanja Uri. Feature von Astrid Nettling. Ein großer Teil meiner Familie stammt aus Köln. Und ein Teil meiner Familie ist im Zweiten Weltkrieg ermordet worden. Wir sind Juden. Meine Großeltern hatten erkannt, dass es gefährlich wäre, in Deutschland zu bleiben, und sind mit ihrer 9-jährigen Tochter Sylvia, meiner zukünftigen Mutter, 1936 nach England geflohen. Ich bin 1951 in London geboren. Ich bin mit 2 Sprachen aufgewachsen. Mother tongue, tongue, tongue. I grew up breathing in the atmosphere of the Holocaust. Den Verlust des Archivs, den Tanja Uri als traumatisch angesehen hat, diese Meinung kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Dadurch, dass wir auch gemeinsam sozusagen über das Archiv in die Generationengeschichte der Familie eingestiegen sind und dann auch einen Prozess bei ihr auch ausgelöst haben, den sie auch transportiert hat in ihre künstlerische Arbeit. Eberhard Illner, der jetzige Leiter des Historischen Zentrums in Wuppertal, war bis 2008 als Archivar im Historischen Archiv der Stadt Köln tätig und verantwortlich für den Bereich Sammlungen, Fotografie und Nachlässe. Auch für den Nachlass der Familie Uri Unger, der 1999 nach dem Tod der Mutter von ihren Kindern Tanja, Nini und David Uri dem Archiv übergeben worden war. Das war schon eine ziemlich abenteuerliche Situation in London, im Nordwesten von London, in der Belsize Road, in ein Haus der spätviktorianischen Zeit einzutreten, was ja durch die familiären Umbrüche gezeichnet war, also schon in einem gewissen Auflösungscharakter war. Man wollte aus Erbschaftsgründen dieses Haus verkaufen, um wichtige Dokumente des Großvaters, aber auch ihres Vaters, ihrer Familie, die mit Köln verbunden waren, zu sichern. Man muss sich ja klar machen, dass in Deutschland selber aus dieser Zeit kaum etwas überliefert ist, sodass das gestorbene, unterdrückte Kulturleben Deutschlands in den 30er Jahren eigentlich nur rekonstruierbar war oder ist über die Exilkulturschaffenden, die ausgewandert sind. Nur dort wird man authentisches Material finden. Nachlass beinhaltete ganz viele Briefaustausche zwischen Familienmitgliedern während des Zweiten Weltkriegs. Drehbücher von meinem Großvater Alfred Unger, der Chefdramaturg der UFA in Berlin war, bevor er ins Exil nach England ging. Mein Vater Peter Uri war Komponist in England. Da hat er auch zusammen mit Peter Zadek, als Zadek noch in England lebte, gearbeitet. Da waren auch viele Super-8-Filme aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht, was alles da war, weil ich bin nicht die ganzen Kartons durchgegangen. Das sollte eigentlich im historischen Archiv passieren. Die hatten das eigentlich versprochen. Ein grauer Karton, angefüllt mit Stapeln von roten und blauen Notizbüchern ihres Großvaters, des Schriftstellers und Bühnenautors Alfred Unger. Eine große, leicht ramponierte Holzkiste, randvoll gefüllt mit losen, ungeordneten Blättern, schreibmaschinengeschriebene Briefe unterschiedlichster Herkunft. Eine weit geöffnete Kommodenschublade, überquellend mit alten BASF-Tonbändern, adressiert an Tanjas Vater, den Komponisten und Journalisten Peter Uri. Momentaufnahmen aus London 1999, bevor alle Sachen verpackt und in rund 100 Kartons nach Köln transportiert wurden. Ich habe dann auch in diesem Haus tatsächlich gewohnt, inmitten dieser Kästen und Dokumente, auf einem Sofa schlafend, war ich ungefähr eine Woche dort tätig, um Tag für Tag mit ihr zusammen Dokumente zu sichten. Und das hat sie sehr aufgewühlt, muss man ganz einfach sagen. 10 Jahre danach, Erstversorgungszentrum Köln-Porz, Juni 2009, 3 Monate nach Einsturz des Archivs. Auf nacktem Pressspan ist eine alte Handschrift aufgeschlagen. Zwischen den feucht gewordenen Seiten steckt weißes Vlies zum Austrocknen. Aus einem blauen Container sortiert eine Frau in Schutzkleidung und mit Mundschutz Papiere, die zu einer weißgrauen Masse verklumpt sind. In einem Metallregal liegen Bücher und Manuskripte, deren aufgequollene Seiten durch Lagen von Vlies voneinander getrennt werden. Fotos aus der Intensivstation, unmittelbar nach der Katastrophe. In ihrer Werkserie Archiv hat Tanja Uri diese Aufnahmen den 3 Fotos aus London gegenübergestellt. Vor der Zerstörung, nach der Zerstörung. Das Fundament hat nur darauf gewartet, zusammenzubrechen. Ich bin Mitte 60, aber ich gebe jetzt nicht auf. Also die Arbeit geht weiter und es ist eine Art Besessenheit. Ich bin froh, dass ich eine Art Archiv mit meiner eigenen Arbeit gemacht habe. Wenigstens durch meine Arbeit gibt es eine Erinnerung an meine Familie, dass es momentan sonst nicht gäbe. Ihre Wohnung in der Kölner Innenstadt liegt nicht allzu weit vom ehemaligen historischen Archiv entfernt. Seit fast 20 Jahren lebt Tanja Uri dort. Sie zeigt auf einige Möbelstücke aus ihrem Londoner Elternhaus, macht auf 2 Einzelporträts ihrer Großeltern Nina und Alfred Unger aus den 40er Jahren aufmerksam, die der Künstler Kurt Schwitters, ein enger Freund der Familie, gemalt hat, verweist auf einige noch unberührte Umzugskisten mit persönlichen Sachen ihrer Mutter. Ansonsten Stapel von Kartons mit eigenen Arbeiten und natürlich als wichtigstes Arbeitsgerät der Computer, ihr digitales Archiv. Ich denke, was wäre gewesen, wenn ich meine anderen Großeltern kennengelernt hätte, die in Ulm geboren und gelebt haben, Hedwig und Sigmar Uri, die umgekommen sind und ich habe sie nie kennengelernt. Es ist wie ein Schatten im Leben. Als ich jung war, habe ich nicht sehr viel darüber nachgedacht. Das kam erst viel später. Dieses Gefühl, dass ich etwas verpasst habe, dass mir etwas fehlt. Familienmitglieder von anderen Seite, von die Unger-Familie, die sind auch im KZ umgekommen. Und ja, ich habe wirklich den Gefühl, dass ich denen etwas widmen sollte. In Name von alle die anderen, die in diese Zeit umgekommen sind. Für mich gibt es aber überall Spuren, Hinweise von Verbrechen. Jeden November gehe ich zur Art Cologne in die Deutzer Messe und denke auch an meine von dort deportierten Verwandten Grete und Ella Unger, 2 Schwestern meines Großvaters, die nie zurückgekommen sind. Ich denke, ich versuche eine Art Ersatzgeschichte zu erzeugen, indem ich Arbeiten über den mache oder den widme, und archiviere. Meine Arbeiten sind eine Art Sammlung, ob es um materielle Sachen geht oder um Texten. Also da sind Videoarbeiten, Performances, aber die sind auch dokumentiert. Da sind Fotoarbeiten. Das ist alles eine Art Archivierung. Und wenn es die Familien gewidmet ist, dann ist es eine Art erzeugte Leben, das die nicht erleben konnten. Die Nationalsozialisten wollten ja nicht nur die Menschen vernichten, indem sie sie gezielt umbrachten, sondern sie wollten auch jede Erinnerung an sie und jedes Andenken vom Erdboden verschwinden lassen. Umso wichtiger ist es, dass wir versuchen, möglichst viel der Namen und der Lebensdaten und auch der biografischen Hintergründe von den Deportierten und Ermordeten und auch von den Emigrierten zu rekonstruieren. Da ist der Zugang von Frau Uri in gewisser Art und Weise ein ähnliches Vorgehen. Carola Finks ist stellvertretende Direktorin des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln. Das 1935 erbaute Haus in der Innenstadt war bis März 1945 der Hauptsitz der Kölner Gestapo. Im Keller des Gebäudes befand sich auch das Gefängnis, das heute als Gedenkstätte den Mittelpunkt des Dokumentationszentrums bildet. Der Gewölbekeller des Hauses nebenan dient als zusätzlicher Ort für temporäre Ausstellungen. 2014 für Tanja Uris Installation Who's Boss? Hairshirt Army, Armee des härenen Gewands. Der Titel bezieht sich auf die Firma Hugo Ferdinand Boss, die ihr Geld im Dritten Reich mit der Herstellung von Uniformen für die SS, SA und Hitlerjugend gemacht hat. Die Gewölbe sind sozusagen Tür an Tür mit den Gefängniszellen. Diese etwas katakombenartige, gewölbeartige Anmutung hier der Kellerräume markiert sofort einen besonderen Ort. Und wenn man sich hier reinbegibt, sieht man auf den ersten Blick eine Anhäufung von halbtransparenten Mänteln, die von Weitem erstmal so aussehen, als ob sie schweben würden. Und die Installation wirkt erstmal als Ganzes auf einen, wenn man sich hier im Raum selber bewegt und Luftbewegung entsteht, dann bewegen sich auch diese Mäntel mit. Das hat etwas Berührendes, es hat etwas Unheimliches. Es ist auf jeden Fall ein ganz ungewöhnlicher Eindruck, der hier entsteht. Auf feinen Drahtbügeln schwebt unter der grauen, gewölbten Kellerdecke in unterschiedlicher Höhe eine Geisterarmee aus 19 Mänteln. Ihr Schnitt erinnert an Uniformmäntel aus dem Zweiten Weltkrieg. Einige strecken ihre leeren Ärmel in die Höhe, als ob noch Leben in ihnen steckte. Die Mäntel sind aus dünnem, durchsichtigem Plastikmaterial gefertigt, genauer aus unzähligen Plastiktütchen. In jedem Einzelnen befinden sich Haare. Tanja Uris Haare, die sie seit 1992 jeden Tag sammelt und mit einem handgeschriebenen Datumsetikett versehen in diesen Tütchen aufbewahrt. Also das Originalname war auf Englisch Hairshirt. Das ist ein Gewand, das die Mönche für Buße getragen haben, weil es unbequem war. Es hat gekratzt. Es wurde aus Haaren gemacht. Ich weiß nicht, von welchen Tieren. Ja, es deutet an, wenn man sowas tragen würde, wäre es ein Bußmantel, eine härene Gewand. Aber natürlich ist die Frage, wer macht Buße? Also mache ich die Buße, weil ich jeden Tag seit über 20 Jahren Haare auf diese Weise sammle. Ich will darauf aufmerksam machen, dass Buße gemacht werden sollte und vielleicht nicht wirklich gemacht worden ist. Diese Mäntel, die sollten wie Armeemäntel aussehen. Also eine Mischung von Macht Und genau das Gegenteil, weil die Haare deuten auch an die Haare, die von Menschen geschoren wurden im KZ. Wir wissen, dass die benutzt worden sind, um Matratzen zu stopfen. Also mir ist klar, wenn ich eine Generation früher geboren wäre, wäre ich wie ein paar Großtanten im KZ gekommen und man hätte meine Haare abgeschoren. Wenn ich jeden Tag meine Haare sammle, das ist eine Hommage auch an den, ja. Mehr als 7000 Tütchen mit ihren Haaren dürften mit den Jahren zusammengekommen sein. Gezählt hat sie sie nicht. Ein beträchtliches Archiv unscheinbarster Spuren gelebten Lebens, wie sie sich Tag für Tag im Kamm, auf dem Boden, im Waschbecken, im Abfluss der Dusche sammeln und in der Regel weggeworfen werden. Haare sind ja etwas sehr Persönliches und dadurch werden sofort sehr starke Assoziationen geweckt. Also einmal natürlich die Assoziation zu den Haarbergen von Auschwitz. Das ist ja ein sehr prägnantes Bild und man kann hier auch sehr viel zum Thema Zeit ableiten. Das heißt, es ist auch sozusagen ein Sinnbild für das Altern und Älterwerden. Inzwischen ist mir das klar, das ist nicht nur eine Sammlung, es ist Archivierung, eine Archivierung von meinem Leben. Ich sammle meine Haare, einst schwarz, jetzt durchsichtig, wie ein Gebet, das ausgefallene Überbleibsel eines Körpers, das noch mir gehört, Beweis des Lebenslaufes, während es restlos stirbt. Das Besondere an der Arbeit von Tanja Uri ist ja, dass sie sehr radikal nicht nur an ihre Geschichte, sondern auch an ihren eigenen Körper geht. Und damit markiert sie das Thema und die Art der Auseinandersetzung als etwas sehr Existenzielles. Als Künstler könnte man Kunst machen, etwas, das Leute gern sehen wollen, etwas Schönes. Natürlich kann man etwas wesentlich machen, das auch schön ist. Also es muss nicht diese Trennung geben, aber für mich persönlich ist es wichtig, dieses Geschichtliche, die Ereignisse in Deutschland, die sind mir wichtig. Man könnte sagen, es hat nichts mit jetzt zu tun, aber das wäre nicht wahr. Was wir heute haben, also unsere Gesellschaft, das ist wirklich auf die Aschen von was damals passiert ist, geboren. Bevor sie starb, hat meine Mutter mir zwei, im ersten Moment widersprüchliche Fragen gestellt. Warum bist du ausgerechnet nach Deutschland gezogen? Aber auch, warum willst du die Deutschen mit deiner Kunst quälen? Es gibt auch gute Deutsche. My gift to you, after birth, dein Gift. Ja, ich war schon überrascht, dass sie mir diese Frage gestellt hat. Und gerade, weil sie, also ihre Generation und die Großeltern, diese Generation auch, die den Holocaust sozusagen erlebt haben. Meine Großelterngeneration fühlten sich verpflichtet, Brücken aufzubauen nach dem Kriegszeit. Und irgendwie haben meine Eltern das auch gemacht. Also mein Vater, der hat dann aus England berichtet. Mein Großvater war Literaturkritik und Filmkritiker auch. Die haben weniger Holocaust-Aufarbeitung gemacht, mehr Brücken bauen, weil es so wichtig war, die Brücken zu bauen zwischen England und Deutschland und die verschiedenen Gemeinden, die jüdisch-christliche Gemeinschaften. Da kam ich als zweite Generation nach dem Krieg. Und ich sehe es so, dass die Generationen davor, die konnten es nicht machen. Die waren einfach zu nah an dem Thema. Für dem war es etwas, das die selbst erlebt haben. Für mich war es ein Thema. Ich denke, meine Mutter hat das ausgedruckt. Vielleicht hat sie sich das gehofft, dass wir unbelastet bleiben. Aber ich sah und spürte das vom ganzen Leib völlig anders. Also Ich sah, dass ich die erste Generation war, die sich eigentlich völlig damit befassen konnte. Deshalb ist sie nach Deutschland gekommen. Nach einer geschiedenen Ehe, verschiedenen Tätigkeiten, einem Kunststudium am Exeter College of Art and Design, das sie als Meisterschülerin abschloss, habe ihre Familiengeschichte sie letztlich zu diesem Schritt bewogen. Sie sei, erzählt sie, von der Idee angetrieben gewesen, nach Deutschland zu ziehen, um vor Ort und mit anderen Deutschen die Geschichte aufzuarbeiten. Seit 1993 lebt sie in Köln, der Stadt ihrer Vorfahren. Eine Stadt weltberühmt wegen ihres Doms und für ihr Parfüm. 4711. Kölnisch Wasser, die kleinen Fläschchen wurden Karneval runtergeschmissen. Die haben wir zusammengesammelt. Wenn wir nicht in Köln waren als Kinder, haben meine Großeltern, meine Großmutter hat sie für uns gesammelt mit die Kamellen und nach England gebracht. Bonbons für uns, aber auch diese kleinen Flaschen. Das ist vielleicht eine schöne Erinnerung. Es gab nicht so schöne Erinnerungen. Die Reisen nach Köln mit dem Auto und mit dem Schiff. Also im Auto wurde ich fast immer krank. Da musste man halten. Aber wenn wir im Auto gekotzt haben, hat meine Mutter immer mit Kölnisch Wasser aufgeputzt. Leider hatte ich danach so eine Verbindung mit diesem Gefühl von Ekel. Ich denke auch an Fluss, Rhein, das ist auch Kölnisch Wasser. 1959. Ostern. Die ganze Familie in der Seilbahn. Crossing the Rhine in a cable car, Passover 1959. Wir schauten uns um. In alle Richtungen. Köln noch in Ruinen und wieder im Aufbau. The family, the ruin of Cologne, the resurrection. Looking for a sign, an economic miracle. In der Vorstellungswelt meiner Kindheit suchte ich im Wasser nach Leichen. Searching for lambs, searching for corpses in the water. The fantastic imaginings of my childhood. Kölnisch Wasser. Eau de Cologne. Diese Zahl hat sich Tanja Uri in blau-schwarzer Tusche auf ihren rechten Oberschenkel tätowieren lassen. 1993, kurz vor ihrem endgültigen Umzug nach Köln, in einem Kölner Tattoo-Studio und den ganzen Vorgang auf Video aufgezeichnet. Unmittelbar danach sieht sie einen Dokumentarfilm über das Leben von Milena Jesenská, der Prager Journalistin, Schriftstellerin und Übersetzerin, die als Widerstandskämpferin die Flucht von Juden nach Polen organisierte und 1944 im Frauen-KZ Ravensbrück starb. Und stößt auf eine erstaunliche Koinzidenz. Bisher hatte ich nur Kafkas Briefen an Milena gelesen und die waren so wunderschön, aber ich wusste nichts über die Frau. Ja, und dann hörte ich, in diesem KZ war ihre Nummer 4714, aber alle ihre Freundinnen haben sie 4711 Kölnisch Wasser genannt. Und das war so unglaublich. Weil natürlich hatte ich Zweifel, überhaupt so eine Aktion zu machen. Einige Bekannte von mir haben mir gesagt, das darfst du nicht tun, das ist einfach zu negativ. Als ich das über Milena gehört habe, war ich auf einmal mit etwas Historisches verbunden, mit dieser ganz wundervollen Frau verbunden. Und mir war auch klar, dass was ich selbst getan habe, nicht falsch war. 2003 entsteht ihre 33-minütige Arbeit Kölnisch Wasser. Darin hat sie die Videoaufzeichnung aus dem Tattoo-Studio und Ausschnitte von 7 Live-Performances aus den Jahren 93 bis 97 zu einem Splitscreen-Video zusammengestellt. Yes, I've seen the video documentation of her performance in video Kölnisch Wasser. Ich habe die Videodokumentation ihrer Performance in dem Video Kölnisch Wasser gesehen. Sicherlich eine ihrer bekanntesten Arbeiten. Faszinierend und besonders charakteristisch zugleich fand ich das lange Gespräch am Anfang mit dem Tattoo-Künstler, wo er große Bedenken äußert, ihr das Tattoo zu machen und erklärt, dass natürlich in Köln die Nazis nicht sehr beliebt gewesen waren. Wir sind alle so liberal hier. Interessanterweise habe ich das als Amerikaner und sagen wir amerikanischer Jude, der einige Zeit in Deutschland verbracht hat, überall gehört. Ich habe es in Hessen gehört, in Baden-Württemberg, in Bayern. Natürlich habe ich das auch in Berlin gehört. Man hört es überall. Die Nazis waren hier nicht so beliebt, es war irgendwo anders. Was sie gemacht hat, war offenbar irritierend für die Einwohner und sollte es wohl auch sein. To the local population, and that was certainly part of her intention. Der Kunsthistoriker Peter Chemetsky. Er arbeitet an einem Projekt über in Deutschland lebende jüdische Künstler und Künstlerinnen der zweiten Generation nach dem Krieg. And then it moves into that rather extraordinary performance where she's moving through this very cold basement space. Dann geht die Szene aus dem Tattoo-Studio über in diese ziemlich außergewöhnliche Performance, wo sie sich durch kalte, kellerartige Räume bewegt, unbekleidet und mit einer blonden Perücke. And going through it basically unclothed and dressed in a blonde wig, singing, referring to the Lorelei, to the great legend of the Rhine Maiden, making some kind of connection to Heinrich Heine and his famous Lorelei poem. Ich weiß nicht, was so sie singt und bezieht sich dabei auf die Lorelei, die legendäre Rheinjungfrau, auf Heinrich Heine und sein berühmtes Gedicht. Und das geht über in eine weitere Videoschleife, bei der das Publikum selbst ein Teil der Performance wird. Ich denke, das war genau ihre Absicht, das Publikum in viele unterschiedliche Ebenen hineinzuziehen. Love you. Love you, Lorelei. The consuming look. The passionate obsession with death. Pull the siren off her pedestal. Der Gipfel des Berges funkelt, as they climbed to the top of the mountain of bodies for their last breath. Kölnisch Wasser. Meine Kunst und auch mein Schreiben, das hat auch mit einem Plädoyer zu tun. Wenn man es beobachtet, sollte es auch ankommen als etwas Persönliches. Ich denke, wenn ich eine Performance mache, dann will ich etwas selbst erleben oder versuchen zu erleben, was anderen erlebt haben. Und vielleicht das Unaussprechliche. Das kann ich über meinen eigenen Körper vermitteln und hoffe auch, dass es den Zuschauer ankommt als etwas Erlebtes und deswegen etwas Echtes. In ihrer Videoperformance Röslein sprach aus dem Jahr 2004 sieht man, wie Tanja Uri mit einer dünnen Nadel und feinem schwarzen Garn das Wort Boss in ihre linke Handinnenfläche näht. Langsam, Stich für Stich. 52 Minuten lang. Im Hintergrund singt Janet Baker das berühmte von Franz Schubert vertonte Goethe-Gedicht Heideröslein, das Tanja als Kind in ihrem Elternhaus oft gehört hat. Gewidmet hat sie diese Videoperformance den Näherinnen, die im Dritten Reich als Zwangsarbeiterinnen aus den besetzten Gebieten Nazi-Uniformen für die Firma Boss herstellen mussten. Half mir doch kein Weh und Pach, musste es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. wahrscheinlich tun alle Kinder das, in die Innenfläche der Hand zu nähen. Da merkt man, dass es nicht weh tut, weil ja, das sind keine Nerven. Und da war mir klar, ich könnte da etwas schreiben, ohne mich eigentlich zu verletzen. Aber als Performance sieht das ungeheuer aus. Es sollte nicht wie eine Boss-Logo aussehen. Es geht um das Wort Boss und alles, was das bedeutet. Aber natürlich bezieht sich das auch auf Hugo Boss AG. Ich würde sagen, ein Grund, warum ich sehr viel mit dem Körper arbeite, ist, dass aus einem normalen Archiv wird dem Körper und das Lebendigen weggelassen. Man ahnt es, aber es ist nicht mehr da. Und bestimmt, wenn man meine Videoarbeiten oder Fotos in 50 Jahren sehen wird, da bin ich auch nicht mehr da. Aber ja, mit Performance, da bin ich dabei und ich erlebe es. Und ja, es geht um Vergänglichkeit und man kann eigentlich gar nichts aufbewahren. Aber ja, unsere Kultur ist uns wichtig. Wir versuchen zu archivieren, auch wenn es zum Scheitern bestimmt ist. Wenn ich meine Haare jeden Tag sammle und es in eine Plastiktüte gebe mit einem Datumsetikett, ist diese Plastiktüte etwas, das sehr zerbrechlich ist. Es ist fast nicht da. Es ist wie ein Atem, ein Hauch. Es könnte sehr schnell zerstört werden, so wie die Körper von die unzählige Menschen, die verschwunden wurden in den Gaskammern. Nowadays the archive is in many respects idealized, because that's very Das Archiv wird heutzutage in vielerlei Hinsicht idealisiert. Das Wichtige an Archiven ist natürlich, dass dort Spuren der Vergangenheit aufbewahrt und gelagert werden. Aber es gibt andere Dimensionen des Archivs, die weniger positiv sind. Die Konzentrationslager waren nichts anderes als riesige Archive. Sie beruhten auf archivalischen Prinzipien. Menschen kamen ins KZ, weil sie unter ganz bestimmte Kategorien fielen, nämlich Jude zu sein, Zigeuner zu sein oder was auch immer. In dem Moment, wo sie das Lager betraten, war ihre Individualität bereits darauf reduziert. Der niederländische Literaturwissenschaftler Ernst van Alphen. In seinen Arbeiten befasst er sich mit dieser beunruhigenden Seite des Archivs und mit dem Niederschlag des Holocausts, dem Holocaust-Effekt in der zeitgenössischen Kunst und Literatur. But was again even more reduced by the fact that they were no longer people with a name, but they got a tattoo and they became. Die Individualität wurde sogar noch weiter reduziert, dadurch, dass sie nicht länger Personen mit einem Namen waren, sondern eine Tätowierung erhielten und zu einer Nummer in einem Archiv wurden. Und ab dem Moment tötete man keine Menschen, sondern man wählte bloß Nummern aus. Und dieser Akt des Tätowierens, den Tanja Uri in ihrer Performance Kölnisch Wasser vollzogen hat, dieses Tattoo 4711 auf ihrem Körper, ist ein ausgezeichnetes Beispiel für eine Wiederholung dieser Nazi-Praktik in den Konzentrationslagern, für eine Art Holocaust-Effekt. Tanja Uri did something similar. Etwas Ähnliches macht Tanja Uri auch, indem sie ihre Haare, die sie verliert, archiviert. Alles mit einem Datum zu versehen, macht es ebenfalls zu einer Art Archiv. Das würde ich auch als Holocaust-Effekt bezeichnen. Haar als solches ist ja ausgesprochen bedeutungstragend in unserer Kultur. Besonders schwarzes Haar verwies damals zum Beispiel auf jüdische Menschen. Es wurde als rassisches Merkmal betrachtet. Ich denke, Tanja Uris Arbeit ist sehr vielschichtig und bezieht sich auf all diese unterschiedlichen Dimensionen des Nazismus, wortwörtlich und im übertragenen Sinne. Für ihre Installation Golden Showers aus dem Jahr 1997 hat Tanja Uri hunderte ihrer Haartütchen zu 7 Duschvorhängen zusammengenäht. Die 4 Meter langen, halbtransparenten Plastikbahnen sind um einen Monitor herum aufgehängt, auf dem eine 2-stündige Performance zu sehen ist, bei der ihr Körper Stück für Stück von einem Restaurator mit Blattgold belegt wird. Es ist eine Anspielung auf das sogenannte Nazi-Gold, das Gold, das vom NS-Regime entweder konfisziert, geplündert oder in den KZs geraubt wurde. Mit den an Duschvorhänge erinnernden Plastikbahnen und ihrer Nacktheit stellt Golden Showers ebenso eine Verbindung her zu den in den Gaskammern Ermordeten. Es mag sein, dass man Mut aufbringen muss, um sich nackt darzustellen. Darüber denke ich nicht mal. Es gab Zeiten, als ich jung war, da war ich wirklich körperlich sehr schüchtern. Und als Künstlerin merkte ich, ich kann meinen Körper verwenden, als wäre es eine Projektionsfläche. Und ich denke, wenn ich das über meinen Körper bearbeite, eine Idee, ein Thema, dann wirkt es auch echter und wird auch besser von Betrachter verstanden. In ihrer Videoarbeit »Berühre mich nicht« von 2009 sieht man sie schwarz gekleidet vor einer leeren weißen Wand, von der ihr graues, sehr krauses Haar deutlich absticht. Sie trägt ein blusenartiges Oberteil, das mit seinen überlangen Ärmeln an eine Zwangsjacke erinnert. Ein Mann, gleichfalls in Schwarz, tritt hinzu und bindet ihr die Ärmel auf dem Rücken zusammen. Dann schaut sie in die Kamera, während sie aus dem Off den Text »Berühre mich nicht« spricht. »Berühre meine Haare. Du glaubst, du müsstest nur meine Haare berühren, es zwischen deine Finger nehmen. Darf ich diese Haare berühren? Du kennst mich nicht, trotzdem zögerst du nicht, deine Hand auszustrecken. Was ist das? Pferdehaar?« sagte Hubert Brock, meine Haare zwischen seinen Zahnarztfingern reibend. Meine Haare fällt schon auf. Inzwischen ist es grau und weiß geworden. Früher war es absolut schwarz. Und weil es so krausig ist, egal was ich mache, da geht man die Straße runter und Leute schauen dich an. Und man wird auch angepöbelt. Das habe ich oft erlebt. Ich denke, weil die Familie so anders aussah, war es auch etwas, das meine Mutter, sie wollte uns von sowas sparen. Und als wir klein waren, also meine Haare, hat sie ein paar Mal glätten lassen sogar. Ihre Haare hat sie immer glätten lassen. Es ist etwas, das ich nicht machen würde. Es dauerte aber sehr, sehr lange, bis ich selbst damit klar kam. Aber es bleibt Thema und es ist deswegen auch ein Arbeitsthema geworden. Darf ich deine Haare berühren? Ist es echt? Nein, du darfst nicht. Warum denn nicht? Weil ich kein Kind bin und auch nicht tierisch. Hast du die Haare von deinem Vater oder deiner Mutter? Ich bin Palästinenserin. Ich bin Mulatto. Ich bin Jüdin. Ich bin Christ. Ich bin Hindu. Vergiss mal nicht, aber berühre mich nicht. Ne me touche pas, ne le me tangere. What Tanya Uri does in her work, she in a way makes works which evoke narratives. Tanya Uris Arbeiten rufen immer Geschichten hervor, sehr spezifische, historische Geschichten, persönliche Geschichten. Und das ist immer weniger der Fall in der zeitgenössischen Erinnerungskultur. Ich denke, dass das ausgesprochen wichtig ist, weil diese Geschichten, vor allem persönliche Geschichten, die wirkungsvollste Art und Weise darstellen, etwas über den Holocaust oder über die Geschichte dieser Zeit zu erfahren. Sechs Jahre sind inzwischen seit dem Einsturz des historischen Archivs vergangen. Mit dem Archivneubau in der Innenstadt soll 2015 begonnen werden. Aus dem Erstversorgungszentrum Köln-Porz, dessen Räume die Stadt von einem Möbelhaus angemietet hatte, ist 2011 das dreistöckige Restaurierungs- und Digitalisierungszentrum geworden. Direkt hinter dem gläsernen Eingang im Erdgeschoss befindet sich der Lesesaal. Es können alle Archivalien eingesehen werden, die bereits wieder in Köln sind. Wenn eine Archivale in der Liste auftaucht mit dem Standort Köln-Porz, kann das nach Durchlauf der Basiskonservierung wieder eingesehen werden. Immer im Lesesaal des Historischen Archivs. Gisela Fleckenstein ist seit 2009 als Archivarin im Historischen Archiv der Stadt Köln für den Bereich Nachlässe und Sammlungen zuständig. Ebenso für die Betreuung der bereits wieder geborgenen Archivalien, auch für die Bestände der Familie Uri Unger. Allgemein kann man im Moment sagen, zum jetzigen Zeitpunkt sind ungefähr 75% der vom Einsturz betroffenen Archivalien wieder in einer Datenbank erfasst. Die Liste mit den geborgenen Dokumenten der Familie Uri Unger ist mittlerweile rund 50 Seiten lang. Lange schreckte Tanja Uri davor zurück, sich ihnen erneut auszusetzen. Noch sitzt das Trauma tief. Doch dann ist sie bereit, einen ersten Blick in die verloren geglaubten Familiendokumente zu werfen. Ja, das ist ein Ding für mich. Das erste Mal, dass ich mir Sachen nach dem Einsturz anschaue. Hier sind lauter Briefe. Ein Brief von meinem Großvater, Alfred H. Unger, an die Jewish Refugee Committee in 1941. Ich glaube, das ging um Unterstützung. Und es geht um meinen Großvater Alfred H. Unger, der damals in der Hutchinson Internment Camp, Douglas Isle of Man, leben musste. Er wurde interniert. Und das war am 19. Dezember 1940. Mein Großvater wurde informiert, dass er nach Hause gehen darf und zusammen mit seiner Frau wieder sein darf. Ich vermute, die waren damals in London. Genau. Das ist total wichtig. Das kannte ich gar nicht. Die drei Kartons, die an diesem Tag im Lesesaal für Sie zur Einsicht bereitstehen, enthalten Sammelmappen verschiedenen Umfangs mit den bereits identifizierten Dokumenten. Es sind getippte und handgeschriebene Briefe an die Familie, an Freunde, amtliche Schreiben, Postkarten, Manuskripte, Korrespondenz mit Verlagen, Noten, lose Zettel, Fotos. Jetzt schaue ich ein bisschen weiter. Oh Gott, hier sind Fotos, die ich nicht kenne und die eigentlich würde ich sie gern mitnehmen. Oh Gott, da ist meine Mutter. Da ist eine Gruppe von 15 Leuten und sie ist da ganz vorne und sieht aus, als wäre sie irgendwie 10 Jahre alt. Und da ist meine Großmutter. Sie steht da hinten im Weiß. Wer sind die anderen Leute? Oh ja, die sehe ich zum ersten Mal. Von diesen Bildern möchte ich unbedingt Kopien haben irgendwann. Sie atmet auf, als sie die Mappen schließlich durchgesehen hat. Genug für eine erste Wiederbegegnung. Zurück in ihrer Wohnung bekennt sie nach einigem Schweigen: Wenn ich ehrlich bin, macht es mich Angst, mich mit der Familiengeschichte wieder zu konfrontieren. Es hat nicht nur mit Krieg und Holocaust zu tun, aber diese Briefe, diese Fotos, das ist für mich noch realer. Handschrift mit Tinte, Briefe von meinem Großvater und Großmutter geschrieben, ist für mich etwas sehr real. Nach dem Einsturz damals wurde ich sehr, sehr krank und ich schließe es wirklich aus diesem Unfall zurück. Ich war so enttäuscht, so überfordert, so aufgewühlt und ich muss etwas Distanz davon gewinnen. Auch wenn die Familiengeschichte mir so sehr wichtig ist. Meine Familie war etwas Besonderes. Sofort nach der Kriegszeit sind die meisten engen Verwandten von mir nach Köln zurückgekehrt. Als ich schon alt war, hat Nina Unger, geborene Schönmann, meine Großmutter, mir dazu erzählt: Weißt du, ich liebe Deutschland immer noch. Es ist meine Heimat. Ich hatte immer den Wunsch, wenn ich sterbe, dass mein Körper in diese deutsche Erde gelegt wird. Deswegen musste ich zurückkehren. Mother Tongue. Vaterland. Buchstabiert man den Namen Uri auf Englisch, ergibt das die Frage You are why. Du bist warum. Daraus hat Tanja Uri 1992 eine Arbeit mit dem Titel Moving Message gestaltet. Sie besteht aus einem LED-Display mit einem sich bewegenden roten Schriftband, das verschiedene Kombinationen von U, R, Y durchspielt. Ja, das ist eine grundsätzliche Frage, eine menschliche Frage. Warum sind wir hier? Warum bin ich hier? Was sollte ich eigentlich mit meinem Leben machen? Und das war schon eine sehr wichtige Frage, als ich junge Frau war. Und vielleicht auch, weil meine Familie so gelitten hat, eine Generation davor. Und das hat mein Leben als junge Frau und als Mädchen geprägt. Und ich wusste schon als Dreijährige über das Holocaust Bescheid. Und da wächst man mit einer Unsicherheit auf, als Mensch auch. Ich weiß noch, als Teenager, da war ich wirklich sehr unsicher. Und man stellt sich wirklich die grundsätzliche Fragen, wer bin ich und wieso bin ich überhaupt hier und was mache ich und was sollte ich machen? Und die Familiengeschichte nachzugehen, das ist wirklich auch eine Selbstgewisserung. Es war langsam Zeit zu gehen. Und ich wusste, dass die Zeit des Abschieds gekommen war. Aber es gab noch so viel, das ich wissen und verstehen musste. Ich wandelte durch die nächtlichen Zimmer. Ich betrat die Bibliothek, um nach etwas zu suchen. Der Ort war nicht, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Statt einem gemütlich möblierten Zimmer mit Bücherregalen entdeckte ich nur Reihen von Bücherbrettern, die zusammengewürfelte Pakete und Lederkoffer beherbergten. Da lagen Haufen von großen Umschlägen und Schachteln, sorgfältig mit brauner Schnur zusammengebunden. Es war eine Art Archiv. Aus der Vielfalt der Handschriften entnahm ich, dass dies das persönliche Eigentum vieler verschiedener Menschen war. Um es auf den Punkt zu bringen, es schienen unfertige Biografien zu sein. Die Sachen wurden hier seit einer langen Zeit aufbewahrt. Und es waren dort keine Besucher außer mir. Es wäre möglich, dass niemand diese Sammlung je entdecken würde, dass keiner jemals etwas über diese Lebensläufe erfahren würde. Premonition, Vorahnung, heißt der Titel dieser Kurzgeschichte, die Tanja Uri noch in England verfasst hat. Darin hat sie ihr künstlerisches Selbstverständnis, das ihre Arbeiten bis heute bestimmt, vorweggenommen. Es ist, als hätte ich eine Verbindung mit der Vergangenheit, mit Familienmitglieder aus der Vergangenheit oder auch mit anderen, die gelitten haben. Diese Verantwortung, das ist schon eine Last, aber es ist nicht so, als würde ich mir etwas ausdenken müssen. Die Sachen kommen einfach zu mir und deswegen ist es auch keine Last, weil es strömt durch mich und dann mache ich es einfach. Ich weiß nicht, was ich in die Zukunft machen werde, genau. Aber ich weiß, was mich besonders interessiert. Die Familienfotos interessieren mich. Sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, das ist oft sehr belastend. Und diese alten Dokumente und Bilder zu sehen. Aber gerade wenn ich über die Vorstellung rede, eine Arbeit daraus selbst zu machen, dann spüre ich schon eine Erleichterung und ein echt gutes Gefühl. Daraus kann wirklich etwas Tolles werden, Interessantes und etwas Belebtes. Arbeiten am Archiv, die Künstlerin Tanja Uri. Sie hörten ein Feature von Astrid Nettling. Es sprachen Kerstin Fischer, Robert Dölle, Hildegard Meyer und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Gunther Rose und Angelika Bruchhaus. Regie Burkhard Reinertz. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015.